Mami, yo te quiero, por ti me muero, y te soy sincero, que ando loco por ti, mujer. Alle tanzen wie Latinos, Berlin ist nicht Rio, doch trotzdem geht's ab. Dieser Song ist wie ein Virus, und er kommt heute in deine Stadt. Auf einmal tanzen Gangster mit Kripos, oh Kollege, wer hätte das mal gedacht. Dieser Song ist wie ein Virus, alle stecken sich an heute Nacht. Mami, yo te quiero, por ti me muero, y te soy sincero, que ando loco por ti, mujer. Berlin ist nicht Rio, doch darauf kommt es nicht an, Mann. No, denn mit dir wird jede Parkbank zu nem Sandstrand. Früher hingen wir im Hochhaus, immer waren die Cops da. Haben davon geträumt, irgendwann sind wir Rockstars. Dicker, bleib mal locker, gib mal noch ein Wodka. Wir stoßen an auf die beste Zeit. Beste, beste Zeit, beste, beste Vibes. Baby, ich lad dich ein, ganz alleine zu zweit. Hättest du Zeit für Vino und ein bisschen Amore. Bitte sag jetzt nicht nein, Baby, keine Panik. Komm mal näher, Sicherheitsabstand 1 Zentimeter. Keiner kann Spanisch, der Song hat gar kein Thema. Aber alle singen mit wie bei Ey Macarena. Alle tanzen wie Latinos, Berlin ist nicht Rio, doch trotzdem geht's ab. Dieser Song ist wie ein Virus, und er kommt heute in deine Stadt. Auf einmal tanzen Gangster mit Kripos, oh Kollege, wer hätte das mal gedacht. Dieser Song ist wie ein Virus, alle stecken sich an heute Nacht. Mami, yo te quiero, por ti me muero, y te soy sincero, que ando loco por ti, mujer. Un drag sombrero vi banditos, tequila, un coca, ventaga, langbach. Frauen in Barcelona, Trikots, tanzen mich an und sie machen mich schwach. Fahren besser nicht in Prios, ja, brat, du siehst, heute hab ich's geschafft. Ja, der Bratan, die macht die Jungs. Doch egal wie viel ich mache, ich werde nicht satt. Kali, Kartell, Kapital, Trick Chanel. Baby, steig geil, wir hauen ab, wir fahren schnell. Und die Jungs vom LKA, die uns verwanzen. Ja, sie hören uns ab, aber sie tanzen. Alle tanzen wie Latinos, Berlin ist nicht Rio, doch trotzdem geht's ab. Dieser Song ist wie ein Virus, und er kommt heute in deine Stadt. Auf einmal tanzen Gangster mit Kripos, oh Kollege, wer hätte das mal gedacht? Dieser Song ist wie ein Virus, alle stecken sich an heute Nacht. Mami, yo te